1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Und das Thema heute Nacht heißt Jung und zwischen den Kulturen. Ich möchte gerne mit jungen Leuten sprechen, die ausländische Wurzeln haben. Und ich frage euch, fühlt ihr euch hier in Deutschland, was ja auch euer Land ist, fühlt ihr euch fremd in eurer Heimat? Oder fühlt ihr euch fremd in der Kultur eurer Familie, vielleicht in den alten Strukturen eurer Familie? Welche Probleme gibt es? Welche Konflikte? Welche Reibungspunkte? Ich möchte mit jungen Leuten sprechen, die Probleme damit haben, dass ihre Familien aus einem anderen Kulturkreis kommen, zum Beispiel aus islamischen Ländern, aus Asien oder aus Afrika. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf euch und eure Anrufer und es geht los mit einer jungen Dame, mit einer jungen Frau, 25 Jahre alt, Josephine. Guten Morgen. Genau. Hallo. Hallo Domian. Josephine, was für ein schöner Name. Ja, danke. Du hast dich zu unserem Thema gemeldet, Jung und zwischen den Kulturen. Genau. Wie ist es denn bei dir? In meinem Fall ist es etwas anders, als wie du es eben beschrieben hast. Und zwar lebe ich im Ausland. Wo lebst du denn? Ich bin also Deutsche und lebe in den USA. Ach, du rufst jetzt aus den USA an. Ganz genau, ganz genau. Wo lebst du in den USA? In Atlanta, also an der Ostküste mehr oder weniger. Ja. Wie lange schon? Und im Prinzip schon etwas länger, aber fest erst seit Anfang des Jahres, weil ich jetzt hier einen Job gefunden habe und lebe hier mit meinem Freund zusammen. Ja. Und im Prinzip zwischen drei Kulturen. Also ich bin Deutsche, lebe in den USA und mein Freund kommt aus der Karibik, aus Haiti. Mhm. Und wir haben uns aber hier kennengelernt vor 4 Jahren. Und ich habe dann über die Jahre hinweg eine Fernbeziehung mit ihm geführt und immer mit dem Ziel, dass wir letztendlich mal zusammenleben können. Entweder in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land. Aber naheliegend waren natürlich die USA, weil er hier beruflich tätig ist. Ja, fühlst du dich und fühlt ihr euch in den USA vollkommen akzeptiert? Ihr seid ja nun Ausländer in den USA. Ja, man merkt es natürlich sofort am Akzent. Also ich spreche natürlich fließend Englisch, aber mit einem leichten deutschen Akzent. Ja. Das heißt, das kommt immer wieder zur Sprache, aber im positiven Sinne. Also man hört dann immer so, oh, du bist Deutsche und das ist hier ja sehr beliebt eigentlich. Mhm. Nun hat dein Freund ja keine weiße Hautfarbe. Genau, genau. Wie ist es da? Wie ist das genauso akzeptiert mittlerweile oder gibt es in den USA, auch da, wo du dich aufhältst, auch doch noch rassistische Momente? Also in der Stadt, in der wir leben, sind mehr Schwarze als Weiße eigentlich. Mhm. Aber natürlich war ja der Süden der USA, aus geschichtlichem Hintergrund, war ja hier diese Sklaverei vor weniger als 50 Jahren, war ja Martin Luther King hier ganz groß. Und da gibt es ja auch dieses Museum. Und da gab es natürlich schon Riesenunterschiede, aber mittlerweile, also das ist hier ganz normal, dass man gemischte Pärchen sieht. Im Freundeskreis haben wir auch viele Pärchen, wo einer schwarz und der andere weiß ist, also ist gar kein Problem eigentlich. Aber das sind doch eigentlich ganz gute Nachrichten. Das heißt, du fühlst dich rundherum und pudelwohl dort. Es ist was anderes. Also ich bin halt nicht sicher, ob ich dauerhaft mein Leben hier verbringen möchte. Viele, die ins Ausland gehen, sagen dann, ja, ich bleibe jetzt für immer, aber ich halte mir dann immer noch die Option offen. Meine ganze Familie ist in Deutschland. Mhm. Ich bin Einzelkind und umso schwerer fällt es der Mutti und den Großeltern, dass ich so weit weg bin. Was machst du beruflich dort? Ich habe hier vor kurzem einen Job gefunden bei einem deutschen Logistikunternehmen und bin im Import und Export tätig. Gibt es denn etwas, die Sendung heißt ja nur auch Jung und zwischen den Kulturen, bei euch klingt es ziemlich gut, dass sich das alles gut miteinander verträgt. Gibt es dennoch irgendetwas so in der amerikanischen Kultur, wo du sagst, naja, das ist so nicht meins und das möchte ich auch gar nicht gerne so annehmen? Naja, es ist vielleicht etwas anders in der Hinsicht, dass die Menschen hier sehr höflich sind und sehr freundlich, aber das Ganze etwas oberflächlicher ist als in Deutschland. Mhm. Die Deutschen neigen ja dazu, gern mal was zu kritisieren oder zu meckern, aber immerhin, was ich sehr zu schätzen weiß, ist, dass sie sehr direkt sind. Ja. Und sehr, sehr offen. Ja. Und das findet man hier nicht sofort. Also es ist schwer, amerikanische Freunde zu finden, mit denen man offen über alles reden kann. Ich kann das von den Amerikanern, dass die einen immer fragen, wie geht's, und die wollen gar keine richtige Antwort haben, sondern sind glücklich, wenn sie fein hören oder irgendetwas dergleichen. Genau. Am besten immer nur lächeln und sagen, es geht gut. Es geht wunderbar. Wie reagieren die, wenn du mal sagst, ja, mir geht's nicht so besonders gut, ich habe da Sorgen oder hier Probleme? Wie reagieren die dann? Ganz unterschiedlich. Also im Büro bin ich die einzigste Deutsche und da möchte man natürlich nicht unbedingt mit schlechten Nachrichten den Arbeitskollegen nerven. Und die Stimmung verstärken. Also da muss man schon drauf achten. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass die Menschen dann vielleicht insgeheim sich denken, oh, ihr geht schlecht, mir geht's auch schlecht, aber das würde ich ihr nicht sagen. Mhm. Also ich möchte mich dann auch nicht jedem offenbaren, weil ich genau weiß, dass ich dasselbe nicht zurückbekommen würde. Mhm. Mir geht es bisweilen auf die Nerven, so habe ich es in den USA erlebt, wenn ich auf Reisen war oder im Fernsehen sieht man es auch öfters, dass amerikanische Leute, selbst wenn sie traurige Sachen erzählen, immer noch so ein leichtes Lächeln im Gesicht haben. Ja. Naja, also es ist schon unterschiedlich. Also ich habe auch einen Arbeitskollegen, dessen Frau ist Japanerin und er ist Amerikaner und er hat sich schon so ein bisschen geöffnet. Also er hat halt auch diesen bisschen internationalen Hintergrund und er geht dann halt auch offener mit Problemen um. Also wenn es seiner Frau nicht gut geht, dann sagt er mir das. Oder ja. Wie interessiert sind Amerikaner überhaupt an uns, an Deutschen? Kennen die überhaupt viele von und über Deutschland? Es kommt drauf an, mit welcher Altersgruppe man sich unterhält und welchen Bildungsstand diese Menschen haben. Sicherlich viele sind sehr gebildet und kennen sich sehr gut aus. Die kennen dann auch Angela Merkel, die anderen werden sie kaum kennen, vermute ich mal. Genau, also ich glaube, die meisten wissen, dass Deutschland eine weibliche Kanzlerin hat im Prinzip. Ja. Das ist, glaube ich, sehr bekannt, ja. Josephine, wenn du Heimweh hast, nach was hast du Heimweh? Nach was habe ich Heimweh? Gelegentlich nach deutschem Essen? Zurzeit nach weißem Spargel. Nach weißem Spargel? Den gibt es nämlich leider nicht. Ach, den gibt es nicht? Den gibt es nur grün. Ach. Ja. Hier gibt es aber einen ganz berühmten deutschen Discounter und der verkauft den im Glas. Dann ist also das sind nur so Kleinigkeiten. Dann ist das ein Heimatgefühl. Du bist ja nicht ganz sicher, wie lange du dort bleiben wirst, aber im Moment, so habe ich es rausgehört, fühlst du dich ganz wohl und das wird auch noch eine Weile, wirst du eine Weile dort unten bleiben. Ja, also im Prinzip möchte ich schon gern in Deutschland mal sterben, wenn man das so sagen kann. Mhm. Aber aufgrund der Beziehung, in der ich mich befinde, ist es etwas schwer, einfach mal so nach Deutschland wieder zurückzugehen. Und mit dem Sterben kannst du dir noch ein bisschen Zeit lassen, denke ich, da können noch 70 Jahre ins Land gehen, mindestens, denke ich mal so. Liebe Josephine, schön, dass du angerufen hast. Grüße in die USA von hier aus und dir und deinem Freund alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heißt Jung und zwischen den Kulturen. Das war jetzt eine ungewöhnliche Variante. Ich möchte gerne mit Leuten hier in Deutschland sprechen, die hier in Deutschland leben, aber ausländische Wurzeln haben. Wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch in eurer Heimat Deutschland, in eurer neuen Heimat, was heißt neuen, in eurer Heimat, ihr seid ja hier geboren, fühlt ihr euch wohl oder fühlt ihr euch nicht so wohl? Fühlt ihr euch akzeptiert? Oder habt ihr große Probleme mit euren Eltern, dass die Eltern euch zu sehr so in die alte Tradition und in die Kultur zurücksaugen wollen und das gar nicht gerne sehen, wenn ihr zum Beispiel mit einem deutschen Freund oder einer deutschen Freundin nach Hause kommt oder vielleicht seid ihr muslimischer Abstammung und seid schwul, ist ja auch gerade nicht so zum Lachen, die ganze Angelegenheit, was auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Sadik, 22, guten Morgen. Ja, guten Tag. Ja. Hi, Domian. Sadik, du bist aus einer Familie, die kommt aus welchem Land? Aus der Türkei. Aus der Türkei. Und wo bist du geboren? Ich bin in Hilden geboren, das ist bei Düsseldorf. Ah, genau. Du bist ja eigentlich genau den ich ansprechen wollte heute auch mit der Sendung. In Deutschland geboren Familie kommt aus der Türkei. Richtig. Wie geht's dir? Also mir geht es, also persönlich geht es mir eigentlich sehr gut hier in Deutschland. Mhm. Also man kann sich eigentlich nicht beklagen. Also wenn man also so anschauen würde im Vergleich zu anderen Ländern, ist Deutschland eigentlich sehr, sehr tolerant. Mhm. Und das kann ich nämlich aus meinem Fall sagen, weil ich sag mal so, ich hatte im Vergleich vielleicht zu vielen anderen sehr viel Glück. Mhm. Weil zurzeit studiere ich in mhm. Bochum. Mhm. Was studierst du? Management and Economics. Ah ja, okay. Mhm. Ja, und ich habe es eigentlich nur so weit geschafft, weil ich auch Hilfe bekommen habe. Und eigentlich braucht das natürlich jeder Ausländer. Mhm. Ich sag mal so, jeder weiß das. Jeder kann auch helfen. Was heißt und, Hilfe bekommen? Was meinst du konkret? Also als meine Eltern neu hier nach Deutschland gekommen sind mhm. und als ich dann geboren war, meine Mutter hatte so gesehen eigentlich das Abitur in der Türkei. Ja. Aber es wird hier nicht anerkannt. Sie hatte sogar eine schulische Ausbildung zur Steuerberaterin. Mhm. Aber das wurde auch nicht angesehen. Mhm. Sie musste erstmal also so gesehen putzen gehen, das perfekte Klischee, also ja, so, wie man das so kennt. Ja. Und sie hat halt bei einer Familie gearbeitet, die hieß Schubert. Mhm. Und die Frau Schubert, die war sehr hilfsbereit. Sie hat meiner Mutter sogar das Deutsch beigebracht. Ah, so meinst du das, ich verstehe. Mhm. Genau, sie hat sie bei allem unterstützt. Mhm. Und der Mann hatte zuerst nicht erlaubt, dass ich mitkomme. Mhm. Ich war noch ein Kind. Mhm. Und später hat dann auch meine Mutter gefragt, könnten sie vielleicht auch meinem Sohn helfen und so. Mhm. Und sie hat dann ihren Mann halt sehr schwer überredet. Den Mann habe ich kaum gesehen. Was? Er ist inzwischen auch schon verstorben. Ja. Hm? Was heißt denn dann konkret helfen, auf deine Person bezogen? Was konnte denn diese Frau Schubert dir helfen? Also als meine Mutter sauber gemacht hat, da ist die Frau Schubert immer zum Friseur gegangen. Und noch bevor sie zum Friseur gegangen ist, hat sie mir immer eine Zeitschrift vorgelegt und hat gesagt, lies den Text. Ach so. Ja, sehr gut. Hier, was da drin ist, schreib dir die Fragen auf ja. und du kannst mich zu allem fragen, egal was es ist. Ja. So, und das habe ich dann natürlich gemacht. Ich habe halt auch diese Hilfe angenommen. Und meine mhm. Mutter hat auch natürlich mich dazu bewegt, ja, mach das schon, guck mal, sie hilft dir. Und mhm. als sie zurückgekommen ist, hat sie sich mit mir darüber unterhalten, weil das war auch so schon eine Zeitschrift, was sie selber schon gelesen hatte. Ich verstehe, das war ein gutes frühes Training dann, was Sprache und Lesen anbelangt. Genau, richtig. Ja. Und sie war schon dann auch schon bei meiner Einschulung dabei. Ja. Sie war bei meiner Grundschuleinschulung, bei der Einschulung meiner Realschule. Sie hat uns geholfen, dass wir halt nicht mehr in diesen Sozialwohnungen waren. Ah, ja. Also ich verstehe. Da war also eine ganz wichtige Person, die dir und deiner Familie geholfen hat, hier richtig Fuß zu fassen. Und offensichtlich ist das sehr gut gelungen. Du bist ja Student und wirst irgendwann dann wahrscheinlich auch einen tollen Job hier haben. Ist deine Familie denn, würdest du sagen, eher tolerant und jetzt auch westlich orientiert oder gibt es da auch noch traditionelle Wurzeln? Also ich sag mal so, die sind sehr, sehr tolerant, meine Eltern. Sie tolerieren alles, was ich mache. Mhm. Aber im Gegenzug toleriere ich auch alles, was sie so möchten. Meine Mutter ist zum Beispiel eine, die ist, also Menschen auch generell liebt, so. Die studiert, also generell diese Bildung, mhm. sehr interessiert daran ist. Mhm. Und sie war auch die Person, die das auch immer gewünscht hat, dass ich es weit bringe, halt schulisch gesehen. Und das habe ich dann auch für sie so gesehen getan. So, nun gibt es ja viele, viele jüngere Leute, die ausländische Wurzeln haben. Ich muss das mal so kompliziert sagen, weil du hast ja wahrscheinlich auch die deutsche Staatsbürgerschaft schon. Nee, die habe ich noch nicht. Echt? Also noch nicht. Das hat aber seine Gründe. Das türkische, also ich hätte sonst zum Bund müssen als Deutscher damals. Ach so. Vor einigen Jahren noch. Ja. Und das türkische Militär erlaubt halt, dass man halt noch studiert vorher. Also. Deswegen war ich so lange noch, also immer noch Türke und hatte eigentlich vor, auch schon früher schon mit 18 vielleicht in die Deutsche zu wechseln, aber dann hätte ich nicht direkt mein Studium machen können. Okay. Viele junge Leute so mit deinem Hintergrund, deiner Geschichte sagen, ich fühle mich fremd in diesem Land. Ich fühle mich nicht akzeptiert von den Deutschen. Kannst du das verstehen? Ja, ich kann das eigentlich schon verstehen, weil nicht jeder hatte so gute Erfahrungen wie ich. Wenn man zum Beispiel dieses, also ich habe schon viel erlebt. Ich sag mal so, ich hatte zum Beispiel auf der Realschule, also das ist das wahrscheinlich das beste Beispiel. Hm. Ich hatte zum Beispiel sehr viel Glück, weil meine Klassenlehrerin mich sehr stark unterstützt hat. Das heißt, du hast nie so eine Diskriminierung, hast du nie erlebt? Doch, eigentlich schon. Dazu komme ich jetzt. Ich hatte natürlich einen besten Freund, der hieß Ibrahim, also kurz aus dem Ibo, den werde ich auch weiter nennen. Der hatte halt eine Klassenlehrerin. Die war nicht sehr beliebt auf der Schule. Kaum. Und kannst du dir vorstellen, er ist von der Realschule geflogen, weil er eine 6 in Musik hatte. Also alles andere okay, aber die Klassenlehrerin hat ihn rausgedrückt mit einer 6 in Musik. Weil sie ihn nicht wollte, weil es eine Form von rassistischer Ablehnung war. Ich habe sie auch mal persönlich kennengelernt. Sie sollte uns in Kunst vertreten. Und ich bitte dich, wir sitzen da ganz normal und mir läuft gerade die Nase. Und ich hatte keine Taschentücher dabei. Das hat auch plötzlich angefangen gehabt, so in der Schule. Und ich habe die Lehrerin nach einem Taschentuch gefragt. Und dann diese Antwort. Sie hat mir gesagt, putz dir denn deine Mutter nicht die Nase? Ist das nicht so üblich bei euch? Ich habe dann durch die Klasse gerufen, scheren Sie sich doch zum Teufel. Sie hat mich direkt aus der Klasse verbannt und hat gesagt, ich rede mit dem Schulleiter. Und ich habe gesagt, Sie können ruhig mit dem Schulleiter reden. Weil mit dem Schulleiter habe ich mich super verstanden. Genauso wie mit meiner Klassenlehrerin. Ich hatte keine Probleme. Sie hat sich gar nicht getraut, mich zur Schulleitung zu schicken. Weil unser Schulleiter, der war ein sehr guter Mensch. Das war der Herr Schüller. Okay, mit dem bist du gut klargekommen. Habe ich so verstanden. Du hast gerade gesagt, dass die Familie sehr tolerant ist. Kannst du eine deutsche Freundin mit nach Hause bringen? Das war sogar meine erste Freundin. Also ich sag mal so, es war erstmal natürlich eine ganz normale Freundin. Und die hatten gar keine Probleme damit. Also wir haben auch jetzt nichts Tieferes gemacht, aber wäre es soweit gekommen, hätten wir eigentlich auch kein Problem damit gehabt. Okay. Sadik, ich höre, dass es dir gut geht und dass das vorbildlich ist, wie es bei dir gelaufen ist. Ich bin sicher, dass es ganz, ganz viele Beispiele gibt, wo es komplett anders läuft und die Leute andere Erfahrungen machen und sowohl krasse Auseinandersetzungen mit ihrer Familie haben oder auch krasse Auseinandersetzungen mit unserer Gesellschaft haben. Ich bin gespannt, ob diese Anrufe noch kommen. Dir danke ich sehr herzlich, dass du angerufen hast. Bitte. Ich wollte noch kurz was appellieren. Ja. Also diese Probleme generell politisch gesehen, also man muss das ja so gesehen auch politisch lösen, diese Probleme. Ja. Wenn man diese Probleme lösen will, dann müssten so gesehen, das liegt auch mit dem Sozialstatus zusammen. Und man kann keinen guten Sozialstatus bekommen, wenn zum Beispiel die Ausbildungen nicht akzeptiert werden. Mhm. Alle meine Onkel haben eine Ausbildung. Ja. Ich verstehe. Mechaniker und das wird alles nicht akzeptiert. Also da muss noch viel getan werden. Genau, richtig. Mein Lieber, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, ciao. Ciao. Das war Sadik. Und jetzt geht's weiter mit Marika. Marika ist 25. Guten Morgen, Marika. Ja, guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ja, schön, dass du da bist. Zu unserem Thema Jung und zwischen den Kulturen. Ganz genau. Also bei mir ist es so, ich bin Deutsche und ich bin mit 19 zum Islam konvertiert. Und seitdem hat sich mein Leben halt total verändert. Also in meinen Augen positiv. Für jemanden, der jetzt nicht versteht, warum ich überhaupt konvertiert bin, wahrscheinlich eher negativ, wenn ich vielleicht erzähle, was bisher alles so passiert ist in meinem Leben. Ja, dann lass mich mal gleich fragen. Du bist eine junge deutsche Frau. Hier geboren, deutsche Wurzeln. Genau. Christlich erzogen wahrscheinlich oder mehr oder weniger christlich? Ja, also ich möchte mal behaupten, als deutsches Mädchen als deutsche Frau sagen zu können, dass zumindest aus meinem Umfeld die meisten halt nicht wirklich christlich sind. Nein, aber ich sag so mehr oder weniger, wie man es halt so macht. So. Und dann mit 19 konvergiert zum Islam, übergetreten zum Islam. Warum? Ja, warum? Also ich habe, das ist eine gute Frage. Also ich bin schon früh von zu Hause ausgezogen, weil ich so mein eigenes Ding machen wollte. Ich war auch auf dem Berufskolleg kurz vor meinem Abitur und ich habe mir halt wirklich, das hat mit 19 eigentlich angefangen, jeden Tag die Frage gestellt, warum lebe ich eigentlich? Warum bin ich da? Warum stehe ich jeden Tag auf? Mir war bewusst, dass ich eine Ausbildung mache, dass ich mal studieren möchte und so weiter, aber ich habe mich gefragt, warum? Okay, also, das ist die klassische Frage nach dem Sinn des Lebens. Richtig. Und mit der Trinität, also aus dem Christentum, konnte ich mich nie so wirklich arrangieren. Das habe ich auch nie bevor ich Muslim gewesen bin, so gesehen. Für mich war immer Gott Gott und ja, ohne einen Sohn oder sonst irgendwas. Und Judentum war mir eigentlich ganz fern. Ja, und ich hatte halt auch viele muslimische Freunde und Bekannte und da kam das eigentlich ganz nah. Und vor allem, weil halt immer so viel Kritik kommt, habe ich mir gedacht, dann beschäftige ich mich doch erst recht damit. Hm. Ja, das habe ich dann getan. Ich habe also Moment, nur weil viel Kritik kommt, hast du gesagt, ich entschließe mich dazu. Nee, nicht nur deshalb, aber gerade weil. Also ich war ja sowieso an Religion interessiert. Ja. Und aber da muss einem, wenn man an Religion interessiert ist, muss ja auch etwas in einer Religion sein, was einen anmacht, was einen überzeugt, was die Leidenschaft weckt. Was ist das für dich also im Islam? Kurz und knapp, der Ein-Gott-Glaube. Ja, den haben wir also im Christentum auch. Ja, aber das ist ja eine Trinität. Also es wird ja gesagt, Jesus ist Gottes Sohn, beziehungsweise der inkarnierte Gott. Also das ist ja, im Islam ist es einfach kurz und bündig, der Kern des Islams ist der Tauhid, der Ein-Gott-Glauben. Das heißt, dass Gott ein Einziger ist und dass nur er angebetet wird. Und das hat mich eigentlich so fasziniert, weil es das so in keiner anderen Religion gibt, ohne dass man etwas anderes anbietet. Sei das jetzt ein Stein oder... Siehst du, im weitesten Sinne hast du das bei den Juden und bei den Christen auch so. Also ja, das stimmt. Also ja, wenn man darauf weiter eingeht, ich meine, das würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Okay. Genau. Also das wundert mich, dass eine junge Frau nur aufgrund des Argumentes des Ein-Gott-Glaubens zum Islam geht. So, was bedeutet Islam für dich? Trägst du ein Kopftuch zum Beispiel? Genau, also ich nenne das lieber Hijab, weil draußen sieht man ja auch viele Frauen, die halt wirklich ein Kopftuch tragen, das heißt ein Tuch auf dem Kopf, aber der Rest ist halt eng und das ist ja halt nicht gemäß des Islams. Also ich sage, ich trage ein Hijab, das heißt, ich trage breite, weite Kleidung, genau. Moment, und kein Kopftuch? Doch. Ein Kopftuch, aber halt lang und weit. Also die Kleidung ist generell breit, also nicht, dass ich ein Tuch auf dem Kopf habe, ansonsten geschminkt bin und enge Sachen, weil... Ja, warum macht man das? Warum müssen warum Frauen... Ja, warum sollen Frauen ein Kopftuch tragen? Und warum Männer nicht? Ja, Männer tragen ja dafür was anderes. Sie sollen ja islamische Kleidung tragen, das heißt breite Hosen und keine enge Kleidung. Ich weiß, das sieht man halt relativ selten, gerade hier in Deutschland, aber... Okay, bleiben wir bei dem Kopftuch. Erklär mir das Kopftuch, warum? Also das Kopftuch ist erstmal ein Zeichen dafür, dass ich Muslimin bin, man erkennt mich daran. Und ja, ist auch aber, ein Zeichen von, aber ja. Es gibt ja noch viele Muslime, die kein Kopftuch tragen und sehr gläubige Frauen sind. Das ist richtig. Das heißt ja nicht, dass wenn man kein Kopftuch trägt, dass man keine Muslime ist. Aber es gehört auf jeden Fall dazu, so wie es bei einem Papst, bei einem katholischen Pfarrer dazugehört, halt, dass er nicht verheiratet ist zum Beispiel. Was soll das denn? Welche Bedeutung hat das Kopftuch für dich? Für mich persönlich oder du meinst jetzt generell? Nee, für dich. Ich rede jetzt nur mit dir, also ganz persönlich, auf deine Person bezogen. Für mich ist es ein ganz wichtiger Punkt, weil es meine Religiosität ausdrückt und weil es für mich halt... bedeutet, dass ich eine Pflicht im Islam erfülle und dass ich darauf hoffe, dass Allah deswegen mit mir zufrieden ist. Aber was für eine Pflicht ist das denn, seine Haare zu verbergen? Was ist schlimm daran, die Haare zu zeigen? Nee, deswegen sagte ich ja, ich trage weite und breite Kleidung. Das heißt, nicht nur meine Haare sind bedeckt, sondern auch meine Körperform. Also, dass ich anderen Männern, also jetzt außer meinem Ehemann, anderen Männern nicht irgendwelche Reize biete. Nicht nur, dass ich die beschütze, weil um die anderen Männer geht es mir eigentlich in dem Sinne gar nicht, sondern um mich. Ich schütze mich vor anderen Männern. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, damals, wo ich keine Muslimin war, da bin ich auch ganz normal rumgelaufen, wie jede andere deutsche, nicht-muslimische Frau. Mhm. Und da wurde ich öfter mal angebaggert. Und ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass ich jetzt sehr, sehr hübsch oder attraktiv wäre. Aber man wird halt ganz normal angesprochen. Und das werde ich jetzt nicht mehr, seitdem ich das trage. Jedenfalls nicht mehr in der Form, dass jemand mit mir... irgendwie irgendwo hingehen möchte oder irgendwie was trinken. Also dann wäre es ja ganz konsequent, sich komplett zu verschleiern. Das war ich auch schon. Das habe ich auch schon deinem Kollegen erzählt. Die Sache ist aber die, und darauf wollte ich auch zu sprechen kommen, seitdem ich Muslimin bin, sind halt sehr viele negative Sachen passiert. Ich habe auch einen 4-jährigen Sohn. Also wie gesagt, ich bin auch verheiratet. Und Du bist mit einem Muslim auch verheiratet? Genau, aber ich bin, das wollte ich noch dazu sagen, ich bin, bevor ich ihn kennengelernt habe, halt schon konvertiert. Also es war nicht wegen einem Mann. Sondern wirklich das eigene. So, welche negativen Sachen begegnen dir jetzt in Deutschland? Ja, also ich höre Sachen wie, man sollte dich vergasen, geh in dein eigenes Land zurück, da wo du hergekommen bist, wo ich mir denke, ich spreche Deutsch wahrscheinlich besser als manch anderer, der, also so tut, als wäre ein ganz besonderer Deutscher. Ich wurde schon gewalttätig angegriffen, also ich war mit einer Freundin unterwegs und ein Mann, hat wohl unser Aussehen nicht so gepasst. Mein Sohn war dabei. Er hat mich gefragt, ob ich sterben möchte und woraufhin ich erstmal etwas verdutzt war. Und dann hat meine Freundin sich dazwischen gestellt und die hat dann eine Bierflasche auf den Kopf bekommen. Wenn du solche Sachen hörst, wie man sollte dich vergasen, wie reagiert man denn auf so eine schlimme Aussage? Wie man reagiert, ehrlich gesagt, ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht wirklich jeden Tag mit Gewalt konfrontiert ist, beziehungsweise konfrontiert sein möchte, aber in dem Moment ist man erstmal geschockt, weil man das sind Ausnahmen, das hört man wirklich nicht jeden Tag, aber das sind so die Extreme. Mhm. Und wenn ich dann sowas höre, dann frage ich mich, dann gehen mir so Sachen durch den Kopf wie Religionsfreiheit, wie Rechtsstaat, dann frage ich mich, für wen gibt es Religionsfreiheit, weil wenn jetzt ein Jude also an mir vorbeigeht oder eine Christin oder sowas, die halt auch kein Kopftuch trägt, weil sie meint, sie braucht keinen zu tragen, dann wird da nichts gesagt. Dann wird da weder was Abfälliges gesagt, noch was großartig Positives. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, und das geht auch in den Medien sehr stark rum, wo ich sagen muss, dass Religionsfreiheit zwar besteht, aber ganz krass nicht für Leute, die Muslime sind, beziehungsweise die sich muslimisch kleiden und die von Anhieb erkennbar sind, sag ich mal. Ja, wie oft ist dieser schlimme Satz zu dir gesagt worden schon? Ja, also ich bin jetzt seitdem ich 19 Muslimin, ja, in den ganzen Jahren, also bestimmt schon 3-4 Mal. Ja. Und ich meine, ansonsten kommen halt nur Sachen, du Schlossgespenst. Aber ich meine, das sind Sachen, ich bin ein Mensch, ich kann sowas vertragen, aber was ich halt schade finde, dass nicht mal mehr Rücksicht drauf genommen wird, wenn ein kleines Kind dabei ist. Wie ist das denn? Nun wird ja auch gerade dieser Glaubensrichtung in einer bestimmten Ausprägung vorgeworfen, dass die Frauen nicht respektiert, dass die Frauenrechte nicht anerkannt sind, dass die sexuelle Gleichstellung nicht gegeben ist. Wie ist denn das? Fühlst du dich als Frau vollkommen gleichberechtigt neben deinem Mann? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas höre, und das höre ich auch von vielen anderen immer, dass ich irgendwie nicht dieselben Rechte hätte wie ein Mann. Ich kann nur sagen, im Islam hat der Mann seine Rechte und seine Pflichten, die Frau hat ihre Rechte und ihre Pflichten, und ich fühle mich absolut gleichberechtigt auf die Art und Weise, die Allah, auf die Allah mir meine Rechte und Pflichten gegeben hat. Und Sind die Rechte denn gleich wie die Rechte, die dein Mann hat? Na, es kommt drauf an, worauf du jetzt ansprichst. Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, dass ein Mann bis zu vier Frauen heiraten darf, dann kann ich natürlich sagen, nee, ich kann keine vier Männer heiraten. Muss ich aber auch sagen, möchte ich gar nicht. Also mir würde ein Mann reichen. Also und, das gibt es schon, und das wäre dann auch mit dem Islam vereinbar, dass vier Frauen geheiratet werden. Naja, ich meine, das wird ja schnell gesagt, aber dafür gibt es ja auch Bedingungen. Also man kann ja nicht zwei, drei Frauen oder vier oder nicht mal eine heiraten, wenn er sie nicht versorgen kann. Ich weiß, dass das viele machen, auch aus eigener Erfahrung habe ich das mitbekommen, aus dem eigenen Umfeld. Aber das ist dann leider so, dass da wird nicht wirklich Islam praktiziert. Weißt du, Domian, das ist dann mehr so eine Modernität, wo gesagt wird, ach, der hat jetzt eine zweite Frau, da muss ich das auch machen. Total kindisch, aber hat wirklich nichts mit dem Islam zu tun. Ja, und das ist leider so, dass muss man auch sagen, dass hier in Deutschland auch viele Muslime leider deswegen ein schlechtes Bild vom Islam abgeben, weil sie den Islam nicht leben. Domian, ich sag immer so, hier habe ich das Gefühl, dass du bist ein guter Muslim, wenn du nicht wie ein Muslim aussiehst. Ja, wenn du angepasst bist in der Hinsicht, dass du zum Beispiel kein Kopftuch trägst, dass du Malika oder weiß ich nicht, Aisha heißt, aber du bist eng angezogen, geschminkt, dann bist du anerkannt, dann bist du eine moderne Muslima, aber du bist keine... Du hast ein Kind, sagst du. Genau. Ein Sohn? Genau, richtig. Ja. Wenn der Sohn in 18 Jahren zu dir kommt und sagt, Mama, ich bin schwul, was dann? Ja, also was würde ich dann sagen? Ich wäre schon enttäuscht, einfach wegen der Religion. Oder was heißt enttäuscht? Ich wäre in erster Linie nicht sofort damit einverstanden, aber es ist trotzdem mein Sohn, ich würde ihn trotzdem lieben. Also es ist mein Kind. Und es ist ja so, Warum wärst du nicht einverstanden? Naja, einverstanden einfach aus der... Also ich muss das so sagen, der Islam ist mein Leben. Als ich Muslim geworden bin, war der Islam mein Maßstab. Und wenn mein Sohn mit 18 irgendwann sagt, Mama, oder auch mit 16, ich bin schwul, dann würde ich erstmal schockiert sein. Aber... Warum? Naja, weil es nicht religiös ist. Also weil Homosexualität im Islam und auch im Christentum und auch im Judentum nicht erlaubt ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich mein Kind abschlachten würde oder verstoßen würde. Es ist ja so, dass ich im Islam die Pflicht habe, mein Kind bis zur Pubertät islamisch zu erziehen. Und was mein Kind danach daraus macht, das ist seine Sache. Aber es ist ja immer so eine Sache, das sagt die Religion und das sagt der Islam. Wer sagt dir, dass das die Wahrheit ist, was da steht in den Schriften? Also, das ist letztendlich auf einen Glauben zurückzuführen. Irgendjemand hat das mal aufgeschrieben und dann sagt man, naja, das ist jetzt Gottes Wort, aber weißt du, ob das Gottes Wort ist? Das kannst du nur glauben. Und du übernimmst eine Moralvorstellung, die irgendwann vor hunderten von Jahren dort mal niedergeschrieben wurde. Ja, aber also nach dem deutschen Verständnis ist, wenn ich sage, ich glaube, dann heißt es, wir nehmen etwas an, ohne es hundertprozentig zu wissen. So. Aber im Islam ist es so, dass wenn ich sage, ich glaube an einen einzigen Gott und so weiter und so fort, ich glaube an den Koran, dann ist es die Bestätigung, das heißt mit dem absoluten Wissen, mit der absoluten Überzeugung davon, dass es das Wahre ist. Ja, aber das ist ja gerade das große Problem, halt auch bei fundamentalistisch ausgerichteten Christen, die sich auf die Bibel berufen. Du berufst dich auf den Koran. Ja. Wer weiß denn, ob das Richtige ist, was da steht? Woher weißt du denn, wer das alles irgendwann mal aufgeschrieben hat und vielleicht die eigenen Moralvorstellungen doch niedergeschrieben hat? Und jetzt bist du, Marika, da und predigst das einfach so nach, was da irgendjemand mal aufgeschrieben hat. Naja, was heißt nachpredigen? Schau mal, ich habe mir ja selber Gedanken darum gemacht. Also bevor ich konvertiert bin, habe ich mir den Koran durchgelesen. Ich habe mir gerade... Ja, aber also mit ich finde das so ein schönes Beispiel mit den Schwulen. Das haben wir bei der Bibel ganz genauso. Ja. Weißt du, mir ist das einfach zuwider, egal ob jemand jetzt Moslem ist oder Christ, das überhaupt zu thematisieren und zu diskutieren. Ja. Ich will auch gar nicht hören, dass jemand, der Christ ist oder Moslem, deshalb geschockt ist. Deshalb hat man nicht geschockt zu sein. Wenn das ein liebender Gott ist, Allah, wenn der christliche Gott ein liebender Gott ist, liebt er jeden Menschen in jeder sexuellen Orientierung, Punkt aus, Ende der Diskussion. Das tut er auch, Domian. Ja, und dann muss man die auch sofort annehmen, ohne das großartig noch zu problematisieren oder geschockt zu sein. Wenn ich jetzt Muslimin bin und ich gehe in einen Laden, brauche ja keinen Namen zu nennen, und ich klaue was. Mhm. Meinst du, Allah ist damit einverstanden? Ich glaube nicht. Klauen ist verboten. So, das heißt aber nicht, dass ich dafür immer in die Hölle komme. Wenn jemand, ich kenne auch homosexuelle Muslime, die gibt es auch. Ist ja nicht so, dass sie sagen kann, nee, Domian, bei uns gibt es keine Homosexuellen. Das ist ja völliger Schwachsinn. Ja, aber die haben es schwer. Die haben es schwer, ja, aber andere und das, Leute haben es auch schwer. Ja, aber das finde ich schlimm. So wie ich es schlimm finde, dass auch in gewissen christlichen Kreisen Homosexuelle es schwer haben. Okay, eine Frage noch. Sehr viel geht in der letzten Zeit das Thema um Salafisten in Deutschland. Ja, was denkst du über die? Also ich finde das ganz, ganz schlimm, dieses Thema. Das wird immer so aufgebauscht, genauso wie manchmal AIDS aufgebauscht wird. Und nach ein paar Monaten hat dann keiner mehr den Gedanken daran, dass es AIDS gibt. Salafisten ist einfach deshalb ein falsches Wort, weil es in negatives Licht gerückt wird, nur um damit negative Propaganda zu stimmen. Mhm. Es ist einfach so, ich könnte, also ein Salafi sind eigentlich diejenigen, die dem Propheten Mohammed, also möge Allahs Segen und Frieden offen sein, gefolgt sind. Das heißt, die nach dem Koran nach der Sunna gegangen sind. Gehen wir mal nicht so weit theologisch. Okay. Wie stehst du zur Gewalt? In welcher Form? Also um mich selbst zu verteidigen oder? Ja, die Gewaltanwendung, um eigene Ideen durchzusetzen zum Beispiel. Du meinst Islam, Religion? Wenn religiöse Vereinigungen, das gibt es in allen religiösen Vereinigungen, das tun, ja. Also ich halte von Gewalt generell gar nichts, genauso wie der Islam das tut. Und ich weiß, dass es auch falsch dargestellt wird in den Medien. Aber es ist so, dass wenn Kriegssituationen aufkommen, dass natürlich Gewalt angewendet wird. Wenn aber jetzt gesagt wird, und das wurde schon oft getan, im Koran steht, tötet sie, wo immer ihr sie findet. So, dann ist es eine Passage, die rausgerissen wird und wo dann nicht bei gesagt wird, dass man sich in der Zeit im Krieg befindet, wo natürlich auch Angreifer sind und wo auch Angreifende sind. Ansonsten kann ich aber nicht zu dir sagen, Domin, pass mal auf, wenn du den Islam nicht annimmst, dann hau ich dich K.O. Mhm. Das ist weder islamisch und das wurde auch nicht so gepredigt, dass wir das so weitergeben sollen. Ich kann dir nur sagen, oder ich darf dir als Muslim nur sagen, Domin, beschäftige dich mit dem Islam, ich gebe dir einen Ratschlag, tu das, es ist gut für dich. Was du aber daraus machst, das ist deine Sache. Dafür kann ich dich nicht richten, sondern also, das tut am Ende nur was. Ich merke, da spricht jetzt eine euphorische Anhängerin. Das hätte jetzt eine euphorische Christin zu mir auch sagen können. Doch, es hat schon was. Ich bin keine euphorische Anhängerin. Doch, das bist du schon. Wenn du mir eine Frage stellst, wie ich zur Gewalt stehe, dann ist es RTL-Reporter mich fragen würde. Und natürlich kann ich da nicht sagen, ja, dafür bin ich. Also das Nein, die Frage der Gewalt war ja auch beantwortet. Dein sehr leidenschaftliches Werben liest den Koran und beschäftigt dich damit. Das ist ja auch okay, das ist ja dein Ding und findest du es gut zu missionieren? Nee, also missionieren tue ich nicht. Wenn mich jemand fragt, wie ist das denn im Islam, dann bin ich gerne bereit, die Meinung das zu erklären. Verstehe. Aber ich gehe nicht durch die Straßen, beziehungsweise wie ein Zeuge Jehovas und klopfe an die Tür. Also das ist, ich persönlich finde das aufdringlich und deswegen mache ich das auch nicht. Lieber Ricke, das war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Vielen, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Danke. Und beschäftige dich mit dem Islam, Domian. Ja, siehst du, das war jetzt wieder so ein Satz. Okay, alles Gute. Tschüss, Marika. Ciao. Tschüss. So ein bisschen missionieren war dann doch noch dabei. Ich habe übrigens den ganzen Koran schon gelesen. Also, so ist es nicht. Juli ist hier. Julie, 39. Julie, es wird französisch ausgesprochen. Julie, guten Tag. Ja. Hi. Schön, dass du da bist. Zum Thema Jung und zwischen den Kulturen. Ja. Also ich bin in Kamerun geboren und bin mit 5,5 Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. Meine Mutter war mit einem Deutschen verheiratet und seitdem bin ich hier. Ja, und du bist wahrscheinlich, hast schwarze Hautfarbe? Ja, genau. Ja. Mhm. Und ich fühle mich deutsch. Mhm. Also deutsch mit allem, was dazu gehört. Ich bin als Kultur, meine Kultur ist deutsch. Mhm. Und der Witz ist, dass in Deutschland, also die Deutschen geben mir das Gefühl, ich bin Ausländer. Mhm. Und sobald ich im Ausland bin, ich habe eine Schwester, sie lebt in Frankreich, in Paris, da fühle ich mich total deutsch. Das ist wirklich der Witz. Ja, dass eben, solange ich hier bin, hier lebe, ich wohne hier in Stuttgart, ja. Eigentlich ganz egal, wenn man kennenlernt, man bekommt erstmal wirklich dieses Schild Ausländer, du gehörst nicht dazu. Und selbst wenn ich das dann sage, ich bin 5,5 Jahre hergekommen und so, bin eigentlich deutsch und so, wird das von vielen trotzdem nicht gerne gehört oder angenommen. Das ist wirklich der Witz. Ist das nur so eine erstmal Äußerung oder man spiegelt es dir wieder, dass sie denken, du bist eine Ausländerin? Oder gibt es auch krassere Formulierungen, wie wir es gerade von Marika gehört haben? Krassere Formulierungen, ja klar. Es gibt immer Idioten in der S-Bahn und solche Sachen. Was sagen die denn zu dir? Ja klar, angeheitert und so mit ein bisschen Alkohol. Also schon mal Neger und was weiß ich und so, auf jeden Fall. Aber noch viel, viel schlimmer, in Anführungsstrichen, empfinde ich eigentlich das, sobald man irgendwas braucht, also sei es Wohnung oder Arbeit, dann merkt man das noch viel, viel schlimmer, also empfinde ich. Also allein schon diese brutalen Sekunden, wenn man zum Vorstellungsgespräch kommt und entweder derjenige, der die Gespräche führt, hat noch nicht in die Mappe geguckt oder kommt dann ein Schwarzer oder eine Schwarze in dem Sinne und diese ersten paar Millisekunden, wo einfach sein Gesicht entgleist, ne? Und dann fängt er sich wieder, merkt aber genau, dann rollen die ganzen Vorteile runter. Das finde ich immer so witzig, wo ich mir sage, das ist den Menschen meistens gar nicht bewusst, dass man in dem Moment sofort weiß, hey, verloren. Ja. Ich finde das ja nach wie vor verrückt, dass es das immer noch gibt. Immer noch, ja, ja. Leider. Merkst du da einen Unterschied, dass sagen wir mal so die jüngeren Generationen cooler, die sind lockerer. Die sind locker, ja. Ja, die sind viel, viel lockerer drauf, ja. Also ich meine, okay, die besitzen selten ein Haus, wo man eine Wohnung mieten möchte. Ja, ja, genau, ja. Sind auch selten Abteilungsleiter. Deswegen ist ja meine Hoffnung, dass sich das hoffentlich bald herauswächst aus der Gesellschaft und dass die Jüngeren, die sind ja mittlerweile so multikulturell verwoben durch das Internet und weiß ich was alles. Und Gott sei Dank auch, wirklich. Mhm. Das Traurige ist eigentlich, dass gerade so die Leute so zwischen 40 und Mitte, Ende 30 aufwärts, die sind da eigentlich gut gebildet und eigentlich sollte man von ihnen ja wirklich erwarten, dass die da lockerer oder zumindest, wie soll ich sagen, selbst wenn man diese Vorteile hat, die hat jeder, die habe ich auch. Also und trotz aller... Aber dass man dann versucht, zumindest neutral mit den Menschen umzugehen. Ja, natürlich, was für eine Frage, also selbstverständlich. Das Schlimme ist, dass, also gerade Wohnung, ich habe wirklich 19 Jahre auf eine Wohnung gesucht, hier in Stuttgart, und man darf sie sich teilweise, habe ich sie mir gar nicht angucken dürfen. Also man steht dann davor. Das ist unfassbar. So Gruppe, so 8 oder 10 Leute, dann kommt der Vermieter raus und so, man läuft dann mit den anderen rein oder will rein, guckt einen an und fragt, was man denn will. Sag ich, ja, die Wohnung angucken? Nee, bestimmt nicht. Und knallt einem die Tür vor der Nase zu. Unfassbar. Und das ist einem halt öfters mal passiert. Und bis dahin, dass man wirklich anfängt dann zu fragen, haben Sie denn, also am Telefon schon, wie stehen Sie denn zu dunkelhäutigen Mietern? Oh, überhaupt kein Problem, man ist ja politisch korrekt, ne? Mhm. Aber man müsste natürlich die anderen Mieter fragen, ob das denn auch in Ordnung geht. Allein das finde ich schon eine Diskriminierung. Natürlich ist es das. Ja. Und auf die Frage, ob man das denn auch müsste, wenn man jetzt sagen würde, man ist blond und blau. Ja, genau. Ja, ganz genau. Ist meistens immer aufgelegt worden. So. Aber es ist eine gute Reaktion, finde ich ausgesprochen richtig. Trotz all dieser Sachen, die da so passieren, bist du gerne Deutsche? Ja, eigentlich schon. Ja. Doch. Also es gibt ja, es sind ja nicht alle so. Und irgendwo hat man ja auch Verständnis eigentlich zu viel gesagt. Man denkt halt, okay, in Ordnung, okay, die kennen einen nicht, bla bla bla. Aber ich frage mich wirklich immer, ich meine, ich bin 1,59, dunkelhäutig Frau. Frage ich mich wirklich mal, wenn diese Reaktionen dann kommen, frage ich mich immer, wie reagieren die wohl, wenn ich jetzt irgendwie fast 2 Meter muskelbepackt und ein schwarzer Mann wäre. Ne? Ja, aber das wäre natürlich noch viel, viel schlimmer. Dann wäre es viel schlimmer. Das ist wirklich übel. Wie viel hast du noch von deinen familiären Wurzeln in deinem Bewusstsein oder in dir? Von Mutter, Eltern, Großeltern? Ja, natürlich. Also ich habe mein älterer Bruder ist dort unten und natürlich tausende von Familienmitgliedern, Cousins, Onkels, die würde ich aber gar nicht erkennen. Also ich war einmal, ich glaube Anfang der 80er, da war ich glaube ich 10 oder 11, zu Besuch und seitdem nie wieder. Also war einfach mit Schule, Ausbildung, was ich alles. Ich weiß gar nicht, wie Menschen in Kamerun so drauf sind. Gibt es irgendwas Charakteristisches, von dem du sagst, na, irgendwie habe ich das auch im Blut? Also ja gut, wir sind offen, also das auf jeden Fall, freundlich, gastfreundlich auf jeden Fall, können richtig gut Feten feiern. ja, also einfach lebensfreudig. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Wahrscheinlich, wenn du jetzt nach Kamerun fahren würdest, kämst du dir sehr fremd vor, ne? Ja, also was heißt fremd? Anders. Es ist einfach anders. Ja. Also gerade auch wenn dann so DVDs oder Filme kommen, der Humor ist ganz anders. Mhm, ja. Also sprichst du denn die Sprache noch richtig? Ich verstehe sie teilweise und wenn ich länger spreche, so mit meiner Mutter oder mit meiner Schwester, dann fallen mir dann auch so die Wörter so teilweise wieder ein. Mhm. Also es ist nicht ganz verschütt. Aber es ist auch keine Sprache, die ich jetzt flüssig spreche. Also ja, Deutsch ist einfach meine Muttersprache und ich spreche Englisch auch flüssiger und einfacher als Ich habe dich gerade gefragt, ob trotz allem du gerne Deutsche bist, hast du gesagt, ja bin ich. Geht es so weit, dass du sogar sagst, ich bin stolz darauf, eine deutsche Frau zu sein? Stolz? Also ich weiß nicht, ob ich das mit Stolz gleichsetzen kann. Also ich empfinde das Wort Stolz als etwas, was ich selbst mehr erarbeitet habe. Ja, genau. Und das habe ich mir aber nicht erarbeitet. Ich bin hier, also meine Mutter hat eben den Deutschen geheiratet, ich kam 5,5 Jahren her, ich habe mir das nicht ausgesucht und seitdem bin ich hier. Ja. Also ich habe die Kultur so mitbekommen und ich bin es halt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, boah, ich bin jetzt stolz drauf. Ja, das geht mir ganz genauso. Ich kann aber auch nicht sagen, ich bin stolz drauf von Kamerun. Ja, ja, genau, ganz genau. So sehe ich das ganz genauso. Schön, dass du angerufen hast, meine Liebe. Ja, gerne. Ich hoffe, dass die bösen Stuttgarter dich ein bisschen freundlicher behandeln. Es gibt auch Schwaben, die echt cool sind natürlich. Und die da noch nicht total drüber stehen. Also so schlimm sollte das jetzt nicht rüberkommen. Ich glaube, sowieso in den Metropolen, in den größeren Städten, hat man es da, glaube ich, als ausländischstämmiger Mensch dann doch noch einfacher vielleicht. Auf jeden Fall, als denke ich schon. In der Provinz. Ja. Obwohl, ja. Auch, es gibt auf manchen Dörfern gibt's auch tolle Leute und dann sind die Menschen auch akzeptiert. Das stimmt, wenn man Glück hat. Ja, wenn man Glück hat. Liebe Julie, alles Gute wünsche ich dir. Danke, tschüss. Gleichfalls. Ciao. Schönen Abend, bye. Danke, tschüss. Und schon geht es weiter mit Hedi. Hey, stimmt das? Hedi, hey. Hedi, hi. Ja, das werde ich jetzt sicher nicht sauber aussprechen können. 29, ist auch nicht schlimm. 29 Jahre. Ist das ein türkischer Name? Nein, das ist ein persischer Name. Ein persischer Name. Sehr genau. Gut. Heißt Geschenk auf Persisch. Geschenk? Ja. Siehst du, du bist mein Geschenk hier heute Abend hier in der Sendung. Ja. So und ich sehe auch die Sendung zum ersten Mal. Und du siehst sie zum ersten Mal? Genau. Umso besser, umso schöner. Meine genau. Liebe, ja, das Thema heißt Jung und zwischen den Kulturen. Ja. Wo soll ich denn anfangen? Ich bin seit 12 Jahren hier. Als Asylbewerberin mit meiner Mutter, meiner Schwester sind wir hier hingekommen. Natürlich ist man ja auch nicht, also fühlt man sich ja auch nicht so willkommen am Anfang. Mhm. Haben 8 Jahre lang im Asylheim gewohnt. 8 Jahre lang, so, das stelle ich mir aber auch sehr hart Jahre. Vor. Das war im Container. Und ich war damals 17, meine kleine Schwester 7 und sie hat sich gar nicht wohl gefühlt. Sie ist ja auch direkt zur Schule gegangen und die Kinder haben sie nicht so akzeptiert und sind ja auch gar nicht zu uns nach Hause gekommen, weil sie Angst hatten und die Eltern das nicht erlaubt hatten und sie auch ausgelacht manchmal. Mhm. Und danach, ich habe mich auch hier gut eingelebt. Ja. Eigentlich, also meine Schwester auch, die ist ja auch all die Jahre zur Schule gegangen, ich auch zur Schule gegangen, nochmal Abitur gemacht, mein Abitur wurde hier gar nicht anerkannt. Ich würde sagen, du sprichst da komplett akzentfrei Deutsch. Das meint meine Freundin anders. Ja, ich finde es aber... Ja, manchmal. Was machst manchmal du? Macht die auch Späße. Du hast ein Abitur hier gemacht und was machst du jetzt? Ich bin hier Studentin. Was studierst du? Mathematik. Mathematik? Wow. Ja. Hab ich gleich Respekt vor dir. Ja, danke. mit dem Ziel, willst du Lehrerin werden oder Wissenschaftlerin oder? Weiß ich mal. Also ich bin nicht auf Lehramt, mach auf Bachelor, aber mal gucken, ja. Wo ich angenommen werde. Wie ist denn dein Status jetzt im Moment? Ich bin noch Iranerin, kann leider keinen deutschen Pass beantragen, weil ich erst also nach 8 Jahren Aufenthaltserlaubnis hier bekommen habe. Mhm. Und danach sollte er auch 6 oder 8 Jahre noch vergangen sein, damit man ja auch erst deutschen Pass beantragen kann, also deutsche Staatsangehörigkeit. Und du möchtest das irgendwann? Ich möchte das auf jeden Fall. Ja. Erstens, also ich fühle mich so einigermaßen wohl, mhm, und möchte auch eigentlich für immer hier bleiben, möchte auch nicht zurück, also wenn dann zum Urlaub, mhm, zu meiner Familie. Und zweitens, ich glaube, ich habe mehr Vorteile als Deutscher hier. Mehr Vorteile? Ja, ja, ja. Also ich habe das ja auch öfter erlebt in den Ämtern. Habe ich ja auch zu seinen Kollegen gesagt, dass ich zum Beispiel ein Formular ausfüllen sollte. Oh. Und meinte die andere, nee, du bist doch keine Deutsche, da musst du auch ein extra Formular ausfüllen. Mhm, oder ja, klar. Ist es dann angenehmer und einfacher, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat und entsprechend dann auch behandelt wird? Natürlich. Könnte mir auch vorstellen, ja, dass man das gar nicht bei dir direkt einordnet, so wie es mir gerade auch passiert ist aufgrund des Namens, dass man gar nicht weiß, dass du aus dem Iran kommst. Was denken die Leute, woher du kommst? Entweder Türkin. Eine Türkin, ja. Ja, erstens werde ich auch ganz oft, vor allem bei meiner Arbeit, türkisch angesprochen, mhm, oder auf Arabisch. Ist dir das egal? Ist es angenehm? Das ist mir wirklich unangenehm. Unangenehm. Weil das ist mir ehrlich gesagt unangenehm, weil ich meine, ich bin nicht so. Ich frage erstmal, wenn ich auch hundertprozentig weiß, dass zum Beispiel ein Iraner vor mir steht, frage ich erstmal auf Deutsch. Mhm. Und wenn ich mir sicher bin, dann fange ich an, auch vielleicht auf Persisch zu reden. Ja, so macht man es, hast du völlig recht. Was denkst du denn über Türken? Ja. Die sind auch Menschen. Nein, das war aber nicht so freundlich. Ja, ich habe ja auch viele Freunde. Eine von meinen guten Freundinnen ist ja auch Türkin. Ja. Ich verstehe mich auch gut mit denen. Habe auch viele Türken also als Kollegin. Ja. Ja, nur halt andere Kultur. Welche Religion gehörst du an oder welche religiösen Wurzeln hat deine Familie? Muslim. Muslimisch. Ja. Bist du eine gläubige Muslima? Ich glaube mehr an Gott, also dass ein Gott gibt, aber Islam, was auch vor allem im Iran verteilt wurde und als erzählt wird, das respektiere ich überhaupt nicht, gar nicht. Vor allem die Regierung und so. Ein Gottesstaat ist für dich ein Hohn. Genau. Also ich liebe an Gott und eine positive Energie für mich. Also hatte ich ja gerade auch überall. Ja, nun hatte ich gerade ein langes Gespräch mit der Mareika. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, was denkst du darüber, wenn sie oder dass viele junge Muslime Kopftücher tragen? Also ich meine, das ist ja auch eigentlich ihre Sache, aber ich finde das so, vielleicht hört sich auch ein bisschen, keine Ahnung, würde ich auch sagen, gegen an, aber ich meine, wenn ich auch in ein Land reingehe, dann respektiere ich ja auch eigentlich die Gesetze davon. Wenn man ja auch in den Iran reingeht und als Touristin auch, muss man ja auch als Frau Kopftuch tragen. Mhm. Das ist ein Gesetz. Mhm. Aber wenn es hier auch kein Gesetz ist und frei ist, einer will das und einer nicht. Aber also ich würde das nicht machen, weil ich auch kein religiöser Mensch bin. Aber wenn mir einer religiös ist und muss das machen und möchte das machen, warum nicht? Hier ist ein freies Land. Ja, Gott sei Dank haben wir ein freies Land. Ja, und darf jeder einen Kopftuch. Deswegen lebe ich auch hier. Ja. Gibt es denn dennoch etwas, was du kritisierst? Wir haben ja auch gerade kritische Stimmen gehört, was die deutsche Gesellschaft anbelangt. Was würdest du sagen? Ja, also die Dame, die vor mir noch dran war, weiß ich leider nicht mehr den Namen. Die Julie? Genau. Also fand ich auch viele Sachen von der, also habe ich auch viele Sachen, was die erzählt hat, auch erlebt. Mhm. in den Ämtern, dass wir die Wohnung nicht kriegen könnten wegen unserer Status und dass wir einen deutschen Freund mitnehmen sollten, dass der für uns irgendwie bürgt, damit wir die Wohnung bekommen. Ja, damals, all die Jahre, haben wir keine Arbeitserlaubnis gehabt, deswegen habe ich auch nicht so viel Arbeitserfahrung. Dafür kriege ich ja auch jetzt keinen guten Job, also nicht so guten Job, was ich möchte, weil mein Lebenslauf ist ja auch völlig leer. Ja. Ne? Also deswegen, ja, solche Sachen haben wir schon erlebt. Verstehe. Ich frage jetzt mal so dich als eine Vertreterin dieser Gruppierung von jüngeren Ausländerinnen oder ausländischstämmigen Menschen, die ja sich dann doch hier in Deutschland wohlfühlen und gerne auch Deutsche werden möchten irgendwann. Ist so unsere Vergangenheit, das Dritte Reich, Hitler, ist das ein Thema für euch, sich damit auseinanderzusetzen? Ich habe das ja auch schon öfter gehört, dass die zum Beispiel die Deutschen auch die, wie sagt man, die Enkelkinder von Hitler sind. Deswegen sind die auch so gegen Ausländer oder so. Habe ich auch so viele Sachen so öfter erlebt. Aber nee, ich glaube, viele sind ja auch falsch informiert. Ganz viele Leute zum Beispiel, ich habe ja auch so viele Leute kennengelernt, dass sie denken, wir leben in einer ganz kleinen Dorf und wir kennen kein Auto, wir treiben nur, also reiten nur Kamelen, ne? Wir kennen kein Mercedes oder so, ne? Die sind einfach falsch informiert und die kennen das einfach nicht. Also die, deswegen wollen die auch die Ausländer nicht haben oder respektieren einfach nicht. Aber nicht alle sind so. Ich wünsche dir, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft so schnell wie möglich bekommst. Nächstes Jahr, danke. Und viel Erfolg für dein Studium und dass du dich noch besser und noch besser hier etablierst und auf keine Vorurteile mehr stößt. Das wünsche ich dir. Danke, meine Liebe, alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Hier ist Stefan. Stefan ist 32. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Stefan. Hallo. Auch zu unserem Thema. Ich wohne nicht so weit weg. Ich wohne nicht in Deutschland. Wie man gut hört, weil die Dame, die jetzt vor mir gesprochen hat, die spricht eigentlich wahrscheinlich akzentfreier. Fand ich. Hochdeutsch wie ich. Ja, woher kommst du? Es klingt so. Ich komme aus Italien. Aus Italien? Achso, das hätte ich gar nicht gedacht. Aus Südtirol. Aus Südtirol, wie schön. Wunderschön. Und das Lustige an uns ist eben, wir waren oft gefragt, oder ich werde oft gefragt, weil ich bin jobmäßig viel in Italien unterwegs, ich werde oft gefragt, ob ich mich mehr als Deutscher oder als Italiener fühle. Ja. Ja, und das ist bei euch natürlich auch eine schwierige Frage, weil die Südtiroler... Nein, Deutscher auf keinen Fall. Auf keinen Fall? Ja, Österreich auch auf keinen Fall. Ja. Italienischer Staatsbürger auch nicht, auf ich, aber auch auf keinen ich Fall. Bin halt ein deutschsprachiger Mensch, der in Italien lebt. Ja gut, das ist natürlich jetzt ganz, also ihr habt es ja nicht so mit den Italienern, ne, so richtig. Stimmt nicht, sagen wir so, ich bin, ich habe sehr viele italienische Freunde, bin jobmäßig sehr viel in ganz Italien unterwegs. Ja. Und mit der italienischen Mentalität kann ich ehrlich gesagt viel mehr anfangen wie mit der deutschen. Ah. Nur nochmal, damit ich das richtig verstehe, du rufst jetzt aus Südtirol an? Aus Südtirol, ja. Aus Südtirol, ja. Mhm. Ja, wobei euer Landesabschnitt, eure Region ja immer ein Spielball zwischen Österreich, Deutschland und Italien war. Ja, zu Zeiten vom Onkel Adolf und Onkel Benito waren wir schon ein Spielball, ja. Ja, ja. Aber mittlerweile ist bei uns so, dass ich praktisch, ich sehe so, wir leben zwischen den zwei Kuchen mit den Rosinen drin und wir picken uns halt die deutschen und die italienischen Rosinen raus. Ja, wie ist denn das, wenn nun fahren ja sehr viele Deutsche zu euch in den Urlaub? Zu Recht auch, wie ich finde, weil es nun eine traumhaft schöne Gegend ist. Wie empfindest du uns Deutsche, wenn wir zu euch kommen? Ja, zum Beispiel, wir zu Hause haben so eine kleine Pension, meine Eltern. Und da hat es mal ganz eine lustige Situation gegeben. Im ersten Stock hatten wir Napolitaner, im zweiten Stock Bayern. Ja. Und ich war eher bin der napolitanischen Mentalität zugeneigt, weil da hat es jeden Abend Krach gegeben. Ja. Weil die Deutschen wollten um 8:30 am Skilift stehen. Ja, natürlich. Und die Napolitaner haben bis 3 Uhr in der Früh Party gemacht. Ja, meine Eltern waren auf der Seite der Deutschen und ich auf der Seite der Napolitaner. Ich glaube, ich wäre auch auf der Seite der Napolitaner gewesen. Das ist ein schöneres Leben. Ja. Das ist locker. Die Deutschen teilweise sehen alles viel zu unflexibel. Und wir Südtiroler zum Glück haben die Flexibilität von den Italienern schon ein bisschen übernommen. Ja, aber ihr habt auf der anderen Seite aber auch so die Disziplin der Deutschen auch. Deswegen funktioniert auch alles bei euch so sehr gut. Und ihr seid auch sehr präzise, ihr seid extrem verlässliche Leute. Also eigentlich seid ihr eine ideale Mischung von Süden und Norden. Genau. Finde ich. Stimmt. Das hast du richtig erkannt. Ja. Wenn du hier nach Deutschland, ich weiß nicht, ob du überhaupt, fährst du ab und zu mal nach Deutschland? Ja, ich bin auch jobmäßig manchmal in Deutschland. Mhm. Ja. Wie empfindest du das dann hier, wenn du hier bist? Hängt gerade davon ab, wo ich bin. Zum Beispiel Bayern ist sehr ähnlich wie bei uns. Ja. Ostdeutschland ist ähnlich wie Tschechien. Und zum Beispiel Hannover war ich auch ziemlich oft, ja, so jobmäßig. Ja, das ist, denke ich, alles so, ja, so teilweise, ja, überpräzise, ja, so trocken. Also der Süden, da fehlt der Süden, irgendwie der italienische. Der Süden ist ja euch da näher. Bayern ist da näher, das verstehe ich schon. Stefan, ja, sehr schön, dass du aus dem schönen Dolomitenland angerufen hast und schöne Grüße von uns aus dort runter. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch, Thomas. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao. So, und jetzt habe ich hier die Kirsten. Und Kirsten ist, so geht das nicht, Kirsten, hier ist sie. Kirsten, 40 Jahre. Hallo, Kirsten. Hi, Domian. Auch noch ganz kurz zu unserem Thema. Ja, ganz, ganz kurz. Ich fasse mich kurz. Ab, ja, in den Süden, in die Berge. Habe ich gerade gedacht, als ich dem vorigen Sprecher zugehört habe. Mhm. Ich bin gebürtige Deutsche, mhm, bin in Südafrika groß geworden, mhm, habe da sehr lange gelebt und bin mit 14 Jahren wieder zurückgekommen nach Deutschland, habe mich hier zurechtgefunden, mehr oder weniger, und wollte aber immer wieder zurück. Mhm. Vor 3 Jahren bin ich zurückgegangen, mhm, und ich lebe in Südafrika, in Kapstadt, in dieser wunderschönen Stadt. Seit 3 Jahren. Rufst du von dort aus an jetzt? Nein, jetzt im Moment bin ich in Deutschland. Ja. Und hatte Sehnsucht. Nach Deutschland? Ja. Ja. Was für, ich war leider noch nie in Südafrika. Ich kenne das nur vom Fernsehen und von Erzählungen. Das muss ja wirklich traumhaft schön sein. Mensch, da musst du unbedingt mal hin. Unbedingt, ja, unbedingt. Unbedingt. Welche Sehnsucht hattest du denn nach Deutschland? Ja, ich bin zwischen den Kulturen immer hin und her gerissen. Das, mhm, das ist so mein Thema. Obwohl ich in Südafrika eigentlich Deutscher als Deutsch bin. Ich bin hauptberuflich Sängerin, mhm, und lebe da das deutsche Klischee noch stärker eigentlich, als ich es hier jemals getan jetzt hätte. Sag bloß, du bist Volksmusiksängerin. Ja, nein, doch. Ehrlich? Du singst, ja, deutsche Volksmusik in, ja, Südafrika. Ich vertrete also quasi das deutsche Volk musikalisch in, also, Südafrika. Du bist die weibliche Florian Silbereisen. Ja, ich bin die weibliche Heidi und habe deswegen auch eine Platte aufgenommen. Ach, das ist ja verrückt. Und die stehen drauf, die Südafrikaner? Ja, die Südafrikaner noch mehr als die Deutschen. Die Deutschen freuen sich natürlich, wenn sie ihr Oktoberfest haben und, ja, ja, ja, ihre Brezel und so weiter. Und die Südafrikaner so aus allen Schichten, auch unter den Farbigen, die, ja, finden das auch toll. Gerade die. Gerade die lieben das. Ich habe vor einiger Zeit mal auf dem Biker Beer Festival gespielt. Da waren also ausschließlich nur Farbige und die haben sich so eine Mühe gemacht. Die haben sich verkleidet. Wie, das ist ja lustig. In Lederhosen, die sie selbst genäht haben. Und du singst dann auch auf Deutsch. Ja, ich jodel dann auch und singe und freue mich, dass die Leute sich freuen und so schön feiern. Also bist du ein richtiger Star in Südafrika. Kann man ich das weiß sagen? Ich weiß es nicht. Trittst du da im Fernsehen auch auf? Nein, ich war nur während der WM mal im Fernsehen kurz, während der WM war ich also auch da und konnte das also voll ausleben da. Das ist ja lustig, das müssten sich ja eigentlich hier die Kollegen von den großen Volksmusiksendungen in der ARD oder im ZDF müssten jetzt mal große Ohren kriegen und dich einladen. Du könntest da doch sehr viel erzählen, das wäre dann, ja, eine tolle Sache. Ja, wenn sie Interesse haben, gerne natürlich. Lieber Florian Silbereisen, ich weiß ja, dass du uns immer zuschaust. Hier, die Kirsten aus Südafrika, das wäre mal ein Top-Gast für dich. dich, mein Lieber. Ja, du kannst dich gerne an. Da mach mal richtige Gaudi. Ja, ganz genau. Kirsten, wir müssen leider Schluss machen. Schön, dass du noch angerufen hast. Okay. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Schöne Nacht noch. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Moritz Güldenring. Morgen sind wir nicht da. Da ist Feiertag. Übermorgen wieder. Bis dahin. Tschüss.